A16b. Hören Sie die langen und kurzen Ü- und Ö-Laute und sprechen Sie nach. Lange Vokale. Im Süden. Aus Zürich. Musik hören. Frühstück bestellen. Brötchen essen. Müsli mit Milch.